Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Dein Reich komme in unser Leben, in ewigem Frieden. Amen, Amen, so sei es. Dir sei die Ehre für immer. Erwartet dich im Glauben.